Hallo und herzlich willkommen, Nerdfunk Nummer 61 am Tag 3 vom 30C3. Ich bin Pascal Koschilken und mit dabei an Bord ist der Dennis wieder. Ja, moin, hallo, guten Abend. Es neigt sich dem Ende zu hier, für so ein bisschen gedacht. Also irgendwie ist man doch so ein bisschen groggy, oder? Ein bisschen auf. So ein bisschen auf fühlt man sich. Waren lange Tage, viel Input. Kopf ist ein wenig matschig. Kurze Nächte. Nächte? Ja, okay. Das war das, wo man für gewöhnlich schläft, aber man um 4 Uhr nachts nach Hause kommt und denkt, was wird man verpasst haben? Nochmal eben kurz, ihr kennt das sicherlich, mal eben kurz nochmal in dem Internet schauen, ob da sich irgendwas ergeben hat. Und dann ist es dann Uhr, ne? Doch 4 oder auch 4:30 oder 5. Aber man hat sich ja vorgenommen, um 10 dann auf jeden Fall vor Ort wieder zu sein. Das hat bei uns heute gut geklappt, ne? Ja, wunderbar. Hat wunderbar funktioniert. Also, ich war auch pünktlich um 10:30 da. In irgendeiner Zeitzone war es sicherlich 10. Bestimmt, aber nicht hier. Also, ja. Also, wir haben ja gestern haben wir mal ein bisschen durchgepowert mit Podcasts. Heute mal ein bisschen ruhiger. Wir waren beim, ein paar Vorträge. Ich war auf jeden Fall gerade eben noch beim Workshop. Aber im Großen und Ganzen, der Tag ist eigentlich, das Highlight des Tages war heute Nerdfunk Weihnachtsfeier. Wir haben die Weihnachtsfeier gehabt, ja. Juche, Nerdfunk Weihnachtsfeier. Nutten, Koks. Die üblichen Verdächtigen. Genau. Was man so macht bei einer Weihnachtsfeier. Ja, richtig. Wir haben eine Puppen tanzen lassen, aber richtig. Aber richtig. Tisch, ja. Aber hallo, sage ich. Also, nee, ihr müsst dabei gewesen sein. Also, wir haben es richtig tanzen lassen. Also, können wir leider auch nicht so wirklich drüber reden, weil da noch sicherlich dann einige Verfahren anstehen würden. Ja, natürlich. Und Dennis, du hast da noch ein bisschen Weißblut in der Nase. Okay, ja. Nee, war lustig, ja, kann man sagen. Also, Energy-Pulver. Ja, natürlich. Ja, muss dabei gewesen sein. Aber im Großen und Ganzen, also seit gestern ist es merklich voller geworden hier, ne? Das ist, wir haben am Freitag noch gesagt, dass sich das hier alles sehr schön verläuft. Das ist auch immer noch der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier die Leute dicht an dicht gedrängt stehen und keiner weiß, wie er jetzt nach vorne kommt. Also man kann immer noch gehen. Aber man muss deutlich mehr Schlenker machen, um von A nach B zu kommen. Und das dauernde aufs Smartphone schauen und gehen dabei ist gerade ein bisschen... Das ist nicht mehr so einfach. Nee, ich habe auch eben gerade schon heute Morgen auf dem Gang zur Weihnachtsfeier, zur legendären Weihnachtsfeier, von dem wir noch unseren Großkindern erzählen werden. Da bin ich noch einer Podcast-Koryphäe beinahe... Vor die Linse gelaufen, ja. Weil ich gucken musste, was das Internet mir sagt. Das geht doch nicht. Aber im Großen und Ganzen, also heute ist ja Sonntag und es ist trotzdem immer noch verdammt voll hier oder vielleicht nicht nur noch, vielleicht deswegen sogar. Ja, Sonntag ist ja für gewöhnlich der Tag, wo auch der letzte Nerd im Zweifelsfall frei hat bzw. Urlaub hat oder mal nicht hundertprozentig da sein muss. Heute ist auch noch mal was Spezielles. Heute war der, ich glaube, sogenannte Junghackertag. Ja. Es gab heute spezielle Vergünstigungen für junge Pioniere, die sich das Ganze hier mal hackmäßig anschauen wollen. Ich war da. Ich glaube, da gab es bis 16 Jahre gab es ein Agreement, dass man, sobald man mit einem Erziehungsberechtigten hier auftaucht, ich glaube, kostenlosen freien Eintritt hat. Weiß ich gar nicht, aber. Und auf jeden Fall, also da gab es ein spezielles Arrangement, weil man natürlich den Nachwuchs fördern möchte und den Nachwuchs da einfach mal ranbringen will. Also man will sich nicht verschließen und sagen, wir sind hier genug und bitte kommt nicht mehr. Und das nicht sondern, nur einfach reinbringen hier, ne? Sondern genau, man denkt an die Zukunft. Nachwuchshacker. Steine, beziehungsweise Beine statt Steine werden hier versucht auszubilden und gab da auch so eine Bastelstunde, wo man sich kleine Roboter Krabbelwiesen erschaffen hat. Also ich war ja eben oben bei den jungen Hackertag. Ich bin ja ein bisschen umhergelaufen, ja, weil immer sitzen, umherlaufen, bin ich auch drüber gestolpert. Denkst du, mein Gott, was machen die ganzen Kinder hier? Da habe ich gesehen, yo, Junghackertag, da sind so 4 Riesentische aufgebaut und im Großen und Ganzen sieht das so aus wie so ein, also nicht falsch verstehen, wie so ein Kindergarten-Großgruppentisch. Überall Kinder, so zwischen 4 und 6 Jahren, habt ihr sitzen sehen, mit Lötkolben hantieren und unter der Hochleistungs-LED löten sich ein Arduino zusammen, da, oder diese Robot-Bugs löten sich da zusammen. Also Holler, also die werden rangeführt und da waren so kleine selbstständige blonde Jungs dabei, die haben da so lustig rumgelötet, die konnten die LEDs schon unterscheiden, die wussten schon, was eine Anode und Kathode ist. Respekt, also da sind sie mir einiges voraus. Haben die Eltern eigentlich richtig gemacht, würde ich sagen. Also die Früherziehung. Kleinen blonden Mädchen wurden da an den Tisch gesetzt, die durften sich da auch ihre Leiterplatinen bestücken mit Widerständen und Kondensatoren festlöten und kleine bunte Bildchen bauen aus Leuchtdioden. Toll gemacht. Also das Ganze ist ja von der WAU Holland Stiftung. Nennt sich Computer macht Schule. Also CMS, ne? Und also wie tolle Aktion. Ich bin total begeistert. Also hätte ich jetzt nicht daran gedacht, dass das so gemacht wird. Habe es noch gar nicht gesehen, sowas. Und finde ich toll. Finde ich toll. Die Kleinen, die Jungen so heranführen in eine Technik. Ich hätte es mir gewünscht, sowas mal gehabt zu haben. So mal löten zu lernen, so in der frühen Jugendheit, Jugend sich so prägen zu lassen, so den Geruch und den Geschmack von frischem Lötfett so auf der Zunge, so mit 6 Jahren macht was, ne? Also hat was, ne? Definitiv, ja. Also hier wird auf jeden Fall viel gemacht und viel getan. Toll. Und das war im letzten Jahr auch schon gut angenommen. Da habe ich das ein bisschen aktiver mitgekriegt, dass hier also wirklich die Kinder Hand in Hand mit ihren Eltern hier über das Gelände gestreift sind und auch wirklich wissbegierig waren und das alles aufschlucken wollten. Und wenn wir da, glaube ich, nur 10% von abschöpfen können, die da am Ball bleiben, weil gerade in der Jugend weiß man, da ist heute Technik, morgen dann doch das Fußballspielen und übermorgen ist dann irgendwie vielleicht die erste Freundin oder ähnliches dran. Ich glaube, in der Jugend fällt es schwer, sich zu fokussieren auf einen Bereich. Das muss aber natürlich auch nicht. Super Sache. Also ja, einfach, klasse, einfach sich zu öffnen super. Und offen zu sein und das auch klar zu kommunizieren, dass man da Bock drauf hat. Hier sind extra Guides auserkoren worden, die sich eben dann darum kümmern. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich toll, dass sie rangeführt werden. Jung-Hacker-Tag, WAU Holland Stiftung. Finde ich toll. Also sah gut aus. Finde ich gut, dass man die ranführt. Ansonsten heute, ja, wir haben Abgang heute. Ich glaube noch ein bisschen Leggy von gestern auch noch. So sieht man auch manchen an, dass sie noch ein bisschen länger gemacht haben gestern. Aber ja, was man hier hört im Hintergrund immer, ich habe es auch schon mehr gesagt, die Seitenstraße funktioniert wunderbar in unserer Rohrpost hier. Läuft und läuft. Und ja, womit können wir euch noch langweilen hier in unserem langweiligen Profi-Halbamateur-Podcast hier? Wir haben Mate Kalypse. Ach du je, der genau. Der Schwarzmarktpreis einer Flasche Mate ist, glaube ich, mittlerweile ins Unermessliche. Mittlerweile wird, glaube ich, die Mate-Flasche für einen Bitcoin ausgegeben. Habe ich eben bei Twitter gesehen, genau. Also Mate Kalypse heißt also keine Club-Mate. Wenn jetzt hier nochmal jemand 2-3 Euro dazu verdienen möchte, haltet eure Mateflaschen genau, fest. Genau, haltet eure Mateflaschen fest. Es gibt natürlich den Rebuild, die Flora Power Mate. Ich glaube auch nicht mehr viel, habe ich gehört. Auch nicht mehr viel, weil natürlich, wir hatten, glaube ich, heute Morgen die ersten Gerüchte Mate Kalypse und es wurden versucht, Restbestände irgendwie zusammenzuführen. Wir haben da auch keine sonderlich gesicherten Informationen. Dann wurde aber gesagt, Mensch, steigt auf Flora Power um. Schmeckt ein bisschen anders. Ja. Also mir fehlt dieses doll herbe, ist eher ein bisschen süßlicher, habe ich das Gefühl. Ja, anders. Vielleicht ein bisschen teiger, aber dieses herbe, wo man so denkt, so das ist jetzt dieser kalte Aschenbecher, von dem szenetypisch gesprochen wird. Genau. Das hat man da nicht ganz so. Ich glaube, da ist aber auch der Hacker wie jeder Mensch ein Gewohnheitstier und mag das am liebsten, womit er am meisten, worauf er am meisten domestiziert wurde. Und wie sagt man so schön, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich auch an alles, das müssen wir auch genau. Mal feststellen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben hier einen relativ großen Engpass. Auf Twitter flogen Zahlen rum, die aber nicht verifiziert sind. Also man sprach von 42 Tonnen. Haben wir leer getrunken mit Club Mate. Die Firma Loscha quasi mit Polizeieskort hierher gebracht hat. Ja, natürlich, und Begleitschutz allen drum und dran. Begleitschutz, jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Nachschub an einem Sonntagmittag ist auch nicht so hundertprozentig gewährleistet. Braucht nur zum Bahnhof gehen, da gibt es dann jeden Kiosk Club Mate, ne? Wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Also das ist natürlich dann ein schneller Weg, mal kurz die Kioske rundum abzufrühstücken. Ja, trotz allem... Ich glaube, man kann immer zu wenig haben. Beim letzten Mal haben wir auch gedacht, dass wir genug haben. Gab auch zumindest zum Ende wieder eine Apokalypse. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, mit was wir uns sonst über Wasser halten. Es gibt ja noch Fritz Cola, Fritz Limo. Ja, es gibt ja mehrere Getränke. Aber wie gesagt, genau, da kommt das Gewohnheitstier wieder. Und was ist denn ein Hackerkongress ohne Club Mate? Der ist schnell beendet. Der ist relativ schnell beendet. Die ersten Ausfälle sind hier auch am Nebentisch bereits zu sehen. Ja, hier wird fleißig geschlafen. Ja, nein, es wird sich geschont. Weil das wiederum ist ja nicht gestattet. Ja, natürlich nicht. Nicht erwünscht. Ja, natürlich nicht. Hier also ist es schön. Genau, das ist eine strategische Augenpause für Personen, die an Monitoren arbeiten, gesetzlich vorgeschrieben. Natürlich, man muss alle 2 Stunden seine Augenlider von innen überprüfen, ob die undicht geworden sind. Genau, richtig. So. Und ob die immer noch auf und zu gehen. Das ist ja auch eine mechanische Probe, richtig, ja, ob man da nachschmieren muss oder ähnliches. Ob Schwerkraft einfällig oder nicht. Genau, das ist auch wichtig. Ja, mein Gott, reden wir mit Blödsinn hier, aber... Ja, was hilft? Also ich habe ja mal gehört, Schlafentzug ist ähnlich wie Alkohol trinken. Manchmal merke ich es. Ich habe heute Morgen für meine Frühstücksbestellung einer bekannten amerikanischen Fastfood-Kette, ich glaube, knappe 2 Minuten für 2 Artikel gebraucht. Die Dame guckte mich auch ein wenig verwirrt an, aber Respekt. Das ist das Schöne. Ich glaube, die haben sehr lange in die Nacht auf. Also ich bin gestern gegen 2:30, 3:15 dort vorbeigekommen und selbst da hatte diese Filiale noch auf und hat sämtliche hungrigen Mäuler gestopft. Ich glaube, die haben dort einige gesehen. Die machen definitiv ein gutes Geschäft. Ich glaube, seitdem der CTC hier den Kongress in Hamburg macht, ich glaube, da werden einige Geschäftsmodelle hier wieder aufgebaut werden und uns zu Boden zerschellen, wenn der Kongress nicht mehr hier sein sollte. Ja, das hat ein bisschen was von den amerikanischen Luftwaffenstützpunkten und ähnliches. Ja, natürlich. Ne? So die dann auf einmal die dann auf einmal zu Geisterstädten werden, wenn die Amis abziehen. Das heißt, wenn der Kongress zu Jahresende nicht mehr in Hamburg ist, dann wird Hamburg zur Geisterstadt werden. Kann man so sagen, ne? Ich gehe davon aus. Genau. Also stark davon aus. Da kann man hier billig Immobilien kaufen, wenn der Kongress nicht mehr da ist. Genau, billig in Hamburg. Ja, das genau. Ist ein sehr schöner freudscher Versprecher, beziehungsweise eine sehr schöne Überspitzung des aktuellen Zustandes. Ja. Ja, was ist sonst so? Also sonst wir haben jetzt noch knappe 24 Stunden, glaube ich, wann die Abschlussnote. Oh, die ist spät morgen. Also die Abschlussveranstaltung morgen, die ist sehr spät. Wundert mich, das ist eigentlich wirklich komplett länger geworden. Also ich konnte mich daran erinnern, dass der letzte Tag ja im letzten Jahr bekanntlich der Sonntag war. Ja. Also laut Fahrplan morgen die letzte Veranstaltung ist, abgesehen von der Musik, die länger läuft, aber so die letzte Veranstaltung ist, also Closing Event ist 18.30 Uhr. Das ist schon spät. Das ist schon sportlich. Das heißt, in 14 Stunden... Ja, wird auch ihre 1,5 Stunden gehen, die Abschlussveranstaltung. Oder zumindest eine Stunde, denke ich, wird eigentlich. Der geht bis 19.30 Uhr, also in knappe 23,5 Stunden ist der Kongress vorbei. Offiziell. Und offiziell vorbei, natürlich. So, als kleines Endresümee, ich werde heute meinen letzten Tag hier haben. Ja, ist schon. Es ist einfach schön. Man ist hier unter Personen, die wissen, was man tut, wenn man in den Rechner starrt und 2 Stunden nicht sagt. Man wird nicht doof angesprochen im Sinne von. Das ist halt normal, ne? Möchtest du nicht mehr aus deiner Welt kommen? Ja, das ist halt normal, aber es gibt ja schon geteilte Meinungen auch teilweise hier. Natürlich, also für mich persönlich ist es ja mein erster Kongressbesuch und wahrscheinlich auch mein letzter. So aus familiär planischen Gründen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ihr kennt das, you know it. Aber so gerne ich hier bin, so toll ich das finde, auch meine alten Freunde, Bekannten alle wieder zu treffen, auch in Dennis natürlich wieder immer in seiner Heimatstadt hier zu treffen. Aber ich weiß nicht, also es ist ein Kongress, ist was anderes als ein Camp. Das Camp ist grundsätzlich was ganz anderes, obwohl dieselben Leute da sind, obwohl dasselbe dort gemacht wird mit denselben Menschen, ist es doch was anderes und irgendwie habe ich hier so das Gefühl, habe ich mir so überlegt, ja, es ist irgendwie ein großes Haus aus vielen kleinen Wohnzimmern, in die man einbrechen muss, eindringen muss, wenn man mit Menschen in Kontakt treten will. Ich finde, die Kontaktaufnahme, mein persönliches Empfinden, ist auf dem Camp einfacher. Das heißt, das Zusammenleben ein paar Tage ist auf dem Camp einfacher und finde ich angenehmer. Hier finde ich es ein bisschen schwierig. Abgesehen von der Luft hier drinne, von der Wärme hier drinne, von der Lärm, Gestaltung, die man auch gerade, ja, das ist ja kein Lärm, das ist ein armes, schreiendes Baby hier vorne. Das ist kindergebürgt, das können wir genau, schon sagen. Genau, das ist kindergebürgt, das ist kein Lärm. Nein, wir sind nicht kinderfeindlich, aber naja, ich weiß nicht, ob ich mit so einem 3 Wochen altes Kind die Baby hier haben, egal, anderes Thema. Also ich finde es was anderes hier und die Auswahl der Talks, mir persönlich finde das nicht so als gelungene Auswahl. Gut, das ist jetzt meine Entscheidung und das, was ich herausgefunden habe. Für mich habe ich jetzt nicht so viele Talks gefunden, wobei die Talks sogar sehr schnell gewechselt haben hier. Also der Fahrplan wurde ja also gefühlt sehr häufig umgeworfen und ich kann falsch liegen, aber ich habe was anderes im Gefühl gehabt, dass Talks an verschiedenen Tagen zu einer anderen Uhrzeit stattgefunden haben und ich mich nachher geärgert habe, wo ich festgestellt habe, oh, da war ja gestern schon der Talk und mich gefreut habe, dass ich einen Talk noch mitmachen durfte, weil der erst morgen stattfindet zum Beispiel. Also ist ein bisschen, ich will nicht sagen unkoordiniert, ne? Das streichen wir mal aus dem Diktat, aber ja, ich finde die Auswahl der Talks auch für mich jetzt nicht so passend. Also es hätte mir jetzt was gefehlt, wenn ich nicht hier gewesen wäre, alle wiederzutreffen hier. Aber ja, wie kann man sagen? Also, weiß nicht. Ich bin nicht traurig, nächstes Jahr nicht hier zu sein. Ich bin natürlich traurig, den Dennis hier nicht wieder zu treffen. Aber ne, das ist natürlich der Grund. Und generell die anderen hier wieder treffen. Aber die treffe ich auch woanders. Die treffe ich beim nächsten Camp wieder, die treffe ich beim nächsten SIGINT wieder. Und weiß ich nicht, der Kongress ist nicht schlecht, aber für mich weiß ich nicht. Ich bin nicht traurig, nächstes Jahr nicht hier zu sein. Es gibt, glaube ich, mit Sicherheit 2, 3 Sachen, die man definitiv besser machen kann. Ich sehe es auch so, wenn man natürlich einen Fahrplan erstellt, diesen Fahrplan ja als geneigter Zuseher, man schaut ihn an und sagt, okay, das klingt interessant, das klingt überhaupt nicht interessierend, hat ja dann die Möglichkeiten mit den neumodischen Geräten dann auch sich erinnern zu lassen oder ähnliches oder sich quasi seine Route zusammenzustellen. Das finde ich dann schon komisch, weil letztendlich ein Talk ist ein Talk und wenn natürlich der Speaker ausfällt, klar, dann kann ich irgendwas anderes reinschieben, aber dann habe ich immer noch diesen Side-Slot von 18.30 bis 19.30, wo einfach mal dann diese Veranstaltung stattfindet und bei den ganzen Verschiebungen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da einfach mal 25 krankheitsbedingte Ausfälle gab glaube ich und nicht. Deswegen glaube komplett ich nicht. Andere stattgefunden haben. Also ich meine, wenn ich diesen Schulplan mache oder diesen Stundenplan, finde ich das schon, wäre es eigentlich erforderlich, den auch eben einzuhalten von der Zeitplanung her. Was ich generell auch noch gut finden würde, wenn es einfach die Möglichkeit geben würde, zu sagen, okay, ich mache in den Saal 1, mache in den Saal 2 oder mache in den Saal 3 Themenschwerpunkte. Das heißt, ich habe, wenn ich in einem Saal 1 sitze zum Beispiel, habe ich in Stunde 1 einen Vortrag über Netzpolitik, habe ich in Stunde 2 einen Vortrag über Gesellschaftspolitik und Kunst. Ich glaube, das klappt nicht. Weil, sicherlich sind die Größen interessant, weil natürlich manche Keynotes extrem gefragt sind. Natürlich. Wie gestern mit Linus. Aber die, oder gestern mit Linus zum Beispiel, hoffnungslos überfüllt, weil genau, Bullshit Made in Germany. Genau, das ist wahnsinnig schwer. Hätte aber in Saal 1 gepasst, aber in Saal 1 war halt ein anderer, der auch voll war. Ne? Genau, das, richtig. Das ist wirklich... Es ist wirklich schwer, aber ich glaube, dass es prinzipiell nicht schlecht wäre, wenn man einfach sich darauf verständigt zu sagen, okay, das ist Saaltechnik, in Anführungsstrichen, das ist Saal Netzpolitik, Gesellschaftspolitik oder ähnliches, und dann gibt es einen Saal, der eben in Anführungsstrichen für Sonstiges ist. Für interessante Projekte, die interessant gemacht sind, aber so ist es dann eben nicht so, dass man hoppen muss und permanent von A nach B rennen muss und im Zweifelsfall dann vor verschlossenen Türen steht. Klar, ich habe extrem große Veranstaltungen, die absehbar sind, dass sie völlig ausgefüllt sind. Die müssen in Saal 1 stattfinden. Das ist nun mal der größte Saal. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen schöner läuft. Ich glaube aber auch, dass es organisatorisch sehr, sehr schwer wird. Ja. Prinzipiell, ich glaube, wo wir das Problem haben, warum wir nicht in Kontakt gekommen sind, in Anführungsstrichen, wir haben natürlich schon viele Kontakte hier geschnürt und vielen Leuten guten Tag gesagt. Wir haben jetzt experimentell dieses Assembly für uns aufgebaut. Das heißt, wir haben quasi ein Büro. in Anführungsstrichen. Also unser Village Büro. Im Haus. Genau, wir haben ein Village im Hause, wo uns natürlich jeder besuchen kann. Es ist auch öfter kommuniziert worden, wo wir uns befinden. Nichtsdestotrotz ist man natürlich auf dem Camp, wo man kein eigenes Village hat, immer unterwegs. Doch, auch eigenes Village. Camp habt ihr auch. Wir hatten auch ein Village, ja, das ist richtig, aber da waren wir wenig gebunden. Also wir haben eigentlich nichts dargestellt, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Wir haben halt gesagt, wir sind da und wir treffen uns mit 8 Leuten hier, sind aber trotzdem viel umherumgelungert und sind von Zelt A nach Zelt B gegangen. Habe ich ja deswegen extra ja auch gestern und heute gemacht. Heute auch noch extra ein paar Mal durchs Haus gelaufen, um mich so ein bisschen einzubringen an so verschiedene Tische, auch in Assemblies, aber also es ist was anderes, ob ich mich jetzt an den Tisch mit dem Stuhl ransetze, mein Laptop beiseite schiebe, dass ich mich da hinsetzen kann, als wenn ich mich auf dem Camp, im Lagerfeuer oder was man da stehen hat, einfach mit auf den Rasen setze und sage, so Jungs, aber das ist klar, habt ihr noch eine Flasche Bier, lasst mal über was quatschen. Das ist ungezwungener, die kommen. Also ich denke auch, also es gibt hier, glaube ich, manche Hackspaces sogar, da habe ich das Gefühl, das ist halt völlig egal, ob die hier wären oder in ihrem Hackspace zu Hause, in Anführungsstrichen zu Hause. Ja. Wenn man da jetzt irgendwie in Süderbraro den Hackerspace nehmen würde, die sind genau mit den gleichen Leuten angereist, was ja völlig in Ordnung ist, sind hier als Gemeinschaft da und sind aber auch so geschlossen in ihrem System, dass im Prinzip Süderbraro mit Süderbraro spricht. Und das ist so, Naja, also wie gesagt, also ich habe mir so ein bisschen mehr erwartet von dem Ganzen, obwohl ich ja normalerweise mit wenig Erwartungshaltung zu sowas hingehe, aber es ist nicht so, dass ich sage, wow, ich muss da unbedingt nochmal hin. Natürlich nur wegen den Typen hier, wegen den Kumpels hier, aber naja, es gibt auch andere Veranstaltungen noch, wo wir uns wieder treffen. Und ich war eben beim Deutschlandfunk und habe da was einen kleinen Workshop. Stelle angenommen. Ja, das muss ich verraten. Nein, das war so eine kleine Diskussionsveranstaltung mit der, die haben eingeladen und die haben da vorne sich unterhalten so ein bisschen. So Thema Hacker und Radio, wie kommt IT ins Radio? Das war sehr spannend. Und zwar haben da der Manfred Kläuber, der Jan Rehm und Peter Welchering, alle drei IT-Journalisten, teilweise schon seit 30 Jahren IT-Journalisten, aus dem Deutschlandfunk seit 20 Jahren sogar, haben einfach mal so ein bisschen erzählt, so wie ihre tägliche Arbeit so als IT-Journalist, wie man vorgeht. Und wir waren so, ich glaube, 20 Leute im Raum ungefähr. Das war ein kleiner Raum, das war ein ganz kleiner Raum, wo wir da waren. Und die haben also darauf gewartet, dass auch mal Fragen kommen aus dem Auditorium so, und da habe ich auch ein paar Fragen gestellt. Und was ich so erstaunlich finde, so gerade, wir kennen das ja aus unserem Podcast, bei uns zum Beispiel, so wir duzen uns alle, ne? So egal ob ich jemanden kenne oder nicht, wenn er sich hinsetzt, wenn wir ins Radio bei mir hier an einem Podcast, an das Mikro, der wird rigoros geduzt und sagt, ja, wie heißt du, was machst du so? Im Radio ist das anders und die Frage, die kam nämlich auch da auf. Wie geht denn das Radio damit um? Und das Spannende war, ich hatte auch die Antwort, ja, das ist bei uns hier so, ja, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, ja, wir müssen eigentlich alle siezen, weil da kommen auch teilweise schon mal so Rückfragen und Antworten von den Zuhörern bei denen, die sagen, hör mal, das ist jetzt so ein bisschen zu privat, wenn ihr euch duzt. Also auch die Radiomoderatoren untereinander, die sich schon seit 20 Jahren kennen, die siezen sich im Radio, weil es bei den Hörern nicht so gut ankommt. Bei uns hier im Podcast, wenn man sich siezen würde, ich glaube, dann würde es heißen, was ist das, nicht nur Radio oder was? Und die sagten jetzt auch, weil die Frage auf, ja mein Gott, wie gehen wir jetzt damit um? Soll das Radio das zum Beispiel überdenken, das Thema? Dann war auch natürlich der Einwand zu sagen, ja, aber wenn wir jetzt das offen lassen und jeden Moderator jetzt die freie Handlungsfreiheit geben und sagen, du darfst duzen oder siezen, wie du möchtest. Wenn jetzt auf einmal irgendjemand sieht, heißt es, der mag den aber nicht. Ne? Denn alle duzt ja, aber nur die sieht's ja. Ne? Und nur die beiden siezen sich, die können nicht miteinander. Ne? Schwierig. Ne? Das ist das Ja, aber ich glaube, das ist sogar ein Problem des Deutschlandfunks. Also würde ich jetzt mal, das liegt mit Sicherheit an der Zielgruppe. Also ich, ja. die Radiosender, die ich also regelmäßig höre, sei es auch nur zum Bedudeln, da ist halt das Du völlig klar. Ja, und da gibt es Spitznamen, Liebkosungen, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ich glaube, da ist das Deutschlandradio an sich sicherlich problematisch, was die Zielrichtung angeht. Natürlich versuchen sie auch so ein bisschen in Richtung digitale Kultur reinzugehen und sind hier auch sehr, sehr präsent. Das muss man auch mal hoch anerkennen. Mhm. machen sich hier viel Mühe, machen viele Live-Talks und ähnliches. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, noch einer der konservativsten Sender überhaupt und dadurch wird wahrscheinlich das Du, Sie, Er, Sie, Es auch noch in 40 Jahren so sein, bis irgendwann die Generation da ist, die sagt, ich finde es komisch, wenn ich gesiezt werde, weil das ist vorher nicht, ist eigentlich so eine Form der Distanz in Anführungsstrichen. Was auch spannend war, in dem Raum haben wir wenig Leute haben Fragen gestellt. Dachte ich, komm, stell du mal Fragen, wenn keiner Fragen stellt, habe ich dir mal direkt gefragt, hör mal, wie seht ihr als klassisch Radiomoderatorin denn die Podcast-Szene an? Ist das Konkurrenz? Ist das, wie steht ihr dazu? Dass Hobby-Podcaster teilweise dasselbe machen wie bezahlte Radiomoderatoren, die Geld dafür bekommen und davon leben, von der GEZ bezahlt werden, dass sie teilweise was Identisches machen wie die Podcaster und waren von den Antworten her, bin ich mich zufriedengestellt worden. Also deren Einschätzung war jetzt, also gerade von dem Peter Welchering zum Beispiel, er sagte, ja, er sieht Podcaster als Kollegen und er sagte auch, ja, es gibt schon Unterschied im Ganzen natürlich, weil die arbeiten nicht investigativ. Die haben 4 Minuten 15 maximal für so einen Beitrag im Radio. Das heißt, die können gar nicht so tief gehen in irgendwelche Themen, wenn man sagt, so, es gibt was Aktuelles, da müssen wir mal drüber reden an den Samstag als Wochenrückblick. Die machen einen Wochenrückblick von 4 Minuten 15. Das ist natürlich krass, ne? Da passiert einiges. Und er sagt natürlich, Podcasts finden die super als Ergänzung dazu, weil dann können nämlich die Podcaster nämlich in diese Themen näher reinsteigen und der sich dafür interessiert, sucht sich einen Podcast, wo dann das Thema besprochen wird, was die als Thema angesprochen haben. Und da kann der geneigte Hörer sich vertiefen im Podcast darüber. So sieht das einer von den Radiomoderatoren halt. Die anderen sagen, klar, super, klasse Ergänzung als nebenher. Ist das keine Konkurrenz, kein Mitbewerb, weil die sehen da schon was anderes an, weil die Sachen ganz klar, die arbeiten nicht investigativ als Radio, den Ansatz haben die auch nicht. Die wollen nur informieren und den Bildungsauftrag, die immer wieder, ne, denen nachzukommen, die Menschen einfach nur ein bisschen ja auf ein gewissen Level zu halten. Und die Podcaster gehen natürlich ganz anders damit um, weil wenn ihr überlegst, hier ja, epische Länge von 5 Stunden, hier so aus der Metaebene, was da rauskommt, das kannst du im Radio nicht bringen. Ne? Das ist unvorstellbar, sowas. Also es gibt da schon leichte Unterschiede und also deren Antworten war eigentlich, wir nehmen denen nicht die Brot von Butter, wenn wir kostenlos Podcast machen hier. Also fröhlich weitermachen und die würden sich sogar wünschen, mehr mit der Podcast-Szene zusammenzuarbeiten und Informationen von denen zu bekommen. Was so für Themen besprochen werden sollten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das glaube ich sogar ehrlich. Also so wie der es angesprochen hat, glaube ich, das meint er sogar ehrlich und auch ohne allzu bösen Hintergedanken. Aber im Großen und Ganzen fand ich das schon spannend, dass man so offen darüber diskutieren konnte, weil sonst hat er keine Fragen gestellt dazu, richtig. Ja klar, aber ich denke natürlich auch, dass dass keine Konkurrenz auch noch so lange noch Bestand hat, solange das noch kein adäquates Bezahlmodell hinter Podcast steht. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in 5 Jahren oder wir sind 5 Jahre weiter. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich abonniere den Technik-Podcast Technicast. Wie auch immer der heißt. Den haben wir jetzt erfunden. Ja. Der läuft ziemlich gut. Wir haben eine ziemlich treue Hörerschaft und wir sagen jetzt, weil es jetzt Bezahlmodelle gibt, du kannst ein Monatsabo abschließen, ähnlich wie bei einer Zeitung, bekommst einen Monat den Content geliefert. Wir garantieren dir Ausgaben. Das können ja mittlerweile Boost-Podcaster ohne Probleme machen, wenn man mal hört, wie viel Podcast durchgeführt werden durch zum Beispiel einen Herrn Tim Pritlaff. Zum Beispiel. Der ist sicherlich in der Lage, einfach mal jeden Tag 2 Episoden rauszuhauen und auch eine Episode rauszuhauen mit Interviews und Ähnlichem. Und sobald die Hörerschaft sagt, ich bin bereit, für einen Monat dir Betrag X zu bezahlen, um diesen Dienst nutzen zu können, dann wird natürlich auch gegebenenfalls der Deutschlandfunk dann hellhörig und sagt, oh Mensch, da ist auf einmal Geld mit zu verdienen. Momentan, glaube ich, haben sie einfach nur das Gefühl, okay, die 2, 3 Amazon-Bestellungen, die dann durchgeführt werden und das bisschen auf Flatter rumklicken, was ist da schon? Ist nicht viel hinter, ne? Ist nicht viel hinter, deswegen wird denen natürlich noch keine Butter vom Brot genommen. Aber ich denke, sobald wir da an Bezahlmodelle rangehen, die perspektivisch eigentlich sein müssen, Weil Fakt ist einfach auch, dass man nicht nur immer auf Goodwill produzieren kann und vielleicht geben sie mir was. Ich mache es so klingelbeutelmäßig. Ich mache halt meine Musik trotzdem. Ich bin sehr gerne bereit für ein, zwei Podcasts meinen monatlichen Obolus zu bezahlen von x Euro, um einfach zu sagen, okay, ich bin interessiert an diesem Fortbestand und möchte mich nicht darauf verlassen, dass es Spenden gibt, sondern ich habe eine ganz klare Abgabe, wie bei einem Abo, und dann kann ich auch irgendwie einmal im Jahr mir eine Prämie auswählen, wenn ich wieder verlängere, dass ich irgendwie ein Exklusivinterview oder einen Starschnitt von Tim Pritlove bekomme. Wie wäre denn eine Podcaster-Verwertungsgesellschaft? So, wir sind ja mittlerweile so weit über den Podlauf. Zwangsabgabe. Ja, eben. Wir haben ja mittlerweile so weit über den Podlauf-Publisher. Jeden Podcast wird ja hinterlegt, wer im Podcast mitgemacht hat. Die nächste Zukunft soll ja sogar auswertbar sein, wie viel Text oder wie viel Sprachanteil der jegliche Podcast-Teilnehmer im Podcast hatte. Das heißt, der Teilnehmer, so der Dennis hat im letzten Monat November hat er 35,8 Stunden gepodcastet und kriegt dafür von der Gesamtumlage 375.000 der Gesamteinnahmen für Podcaster zum Beispiel und verdient das Geld dann durch die Umlage. Wo das Geld herkommt, lasse ich jetzt mal im Raum, aber so generell so jedes verkaufte Podcast-Gerät. Ja, also ich bin der Meinung, Podcasts sollen immer noch kostenlos sein, weil Podcasts sollen soweit kostenlos sein. Sonst probiere ich mal nicht mehr eben einen neuen Podcast aus. Wenn ich sage, oh, ich muss für den Podcast jetzt 3 Euro zahlen und ich will die eigentlich einfach nur mal kurz anhören, mal reinhören, was für mich ist. Aber auch da gibt es Modelle. Ich meine, jede Zeitschrift, Bild der Frau, Gala, was auch immer, hat Probeabos. Du kannst dir 3 Wochen das Ding kostenlos zuschicken lassen. 3 Wochen Probeabo. Oder ein Probeabo abschließen für 2 Euro und du bekommst die Best-of des Jahres 2012 umsonst dazu. Also man hat im Prinzip einen Gegenwert, den man für diese 3 Euro bekommt. Da habe ich auch eine Testmentalität, die ich einführen kann. Und ich kann natürlich auch Gratis-Monate machen im Sinne von, du hörst dir die ersten 2 Podcasts umsonst an. Okay. Siehst mal, in welche Richtung wir gehen. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, selber. Wir sind relativ viel in der Podcast-Welt unterwegs. Es gibt doch ganz schön viel Müll. Obwohl man laut Titelbeschreibung einfach sieht, Mensch, das klingt total interessant. Ja. Da ärgert man sich natürlich bombastisch, wenn man dann irgendwie 3 Monate bezahlt, obwohl man eine Episode hört. Gar keine Frage, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten mit Testabo oder ähnliches, das zu verwerten. Wie gesagt, mein Eindruck ist, dass sie das momentan sehr tiefenentspannt sehen, weil es momentan einfach noch überhaupt keine Konkurrenz ist. Wir machen denen den Job auch nicht streitig, weil sie sind immer noch, sie haben ja einen Bildungsauftrag. Jetzt gibt es sogar eine Zwangsabgabe, das heißt, man kann noch nicht mal sich rausreden, man kann nicht gucken, kann nicht hören und hat eh kein Gerät, sondern es bezahlt einfach jeder und so lange werden die Hände in den Schoß legen und sagen, ihr macht mal das Investigative, wir werden euch 3 Minuten mit oberflächlichem Blabla, ich setze das jetzt in Anführungszeichen, das ist natürlich auch gehaltvoll, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, wer in die Tiefe geht, wer in der Tiefe was Podcast haben will, der holt sich das einfach woanders her. Und ich meine, beispielsweise beim CRI ist es so, dass es um ein Thema geht mit einem Gesprächspartner, der das Ganze seit 30 Jahren betreibt. So, und wenn ich halt mal in epischen Länge ausführen. Genau, und wenn ich mich über Bier informieren würde zum Beispiel, dann gucke ich, gibt es eine Produktion, die sich um Bier kümmert. Und auf einmal stelle ich dann fest, es gibt einen epischen Beitrag über 3,5 Stunden über Bier und dann bin ich erstmal schlauer. Da musst du halt die Möglichkeit haben, auch den einzelnen Podcast einzeln kaufen zu können, ohne Abo zu machen. Und vielleicht auch mal so nach so iTunes-mäßig so 30 Sekunden mal reinhören in den Podcast. So, ob der gefällt, ob der akustisch gefällt, weil ich selber, ich kenne das ja auch so gut aus einem anderen Thema, so hörspielmäßig. Wenn ich mir ein Hörspiel kaufe, zum Beispiel, um es im Auto zu hören während meinen langen Reisen, dann finde ich es schlimm, wenn ich ein super tolles Buch als Hörbuch mir kaufe und nach 5 Minuten abschalte, weil der Sprecher mich so dermaßen langweilt. So schön langgezogen vorgelesen wird, ohne sämtliche Betonung. Und wenn ich Betonung mache, dann sind die immer falsch. Genau so. Das ist komisch. Genau aber so. Wenn ihr mal guckt, was ihr kaufen könnt, ist das häufig so. Und sowas einfach mal kurz vorher reinhören können, ob der wirklich so hört, das ist so, also es ist Luft nach oben. Also da ist so viel Luft nach oben. Wenn wir soweit sind, denen das, ja, nicht streitig zu machen, aber dass wir da als Mitbewerber am Markt antreten, weil auch Podcasts sind ja mittlerweile live sogar teilweise. Das heißt, natürlich sagen die meisten Radioleute, ja, Podcasts kann man sich ja, das ist ja Audio on Demand, das kannst du runterladen und ja, auch Podcasts sind auch live, ne? Dass du sowas auch live anhören kannst und auch einschalten kannst, das ist die Hürden natürlich werden so eine immer Sache. Geringer und also die Frage ist, glaube ich, interessant, wenn wir die in 3 Jahren bei so einem Panel hier nochmal stellen. Die Frage ist, ob sie in 3 Jahren noch hier sind oder ob sie so viel Angst vor der Masse haben, die jetzt alle Podcasts macht. Lassen wir da mal hingestellt. Aber ich glaube, wie gesagt, das war eine Momentaufnahme, das glaube ich denen auch absolut. Also ich will das gar nicht abstreiten, weil sie aber auch möglicherweise noch gar nicht sich darüber im Klaren sind, dass es im Zweifelsfall, wenn das sich so weiterentwickelt, wie es sich momentan entwickelt. Wir hatten ja früher mal so einen kleinen stagnierenden Punkt, wo einfach mal nicht viel ging, in keine Richtung. Also es wurde weder schlechter noch besser, sondern wir traten auf einem Niveau. Ich glaube, jetzt ist da eine ziemlich große Lobby hinter, die da richtig, richtig Bock drauf hat und sagt, wir müssen mal diesen Stein vom Berg langsam ankippen und dann rollt die Lawine. Und ich glaube, wenn die läuft, dann wird es relativ unangenehm. Auf jeden Fall. Also, wir bleiben trotzdem bei angenehmen Sachen und wir bleiben weiter im 30C3 hier erst einmal bis morgen. Denn dieses Jahr bleiben wir definitiv kostenlos noch. Dieses Jahr. Natürlich. Das heute ist der 30.12. Also dieses Jahr. Morgen ist der 30.12. Morgen ist 30. Also ein paar Stunden bleiben wir noch kostenlos für euch. Nicht unbedingt umsonst, aber kostenlos auf jeden Fall. Also ihr könnt uns kostenlos hören. Und ja, wir bleiben erstmal kostenlos. Wir wollen ja kein Geld verdienen mit der ganzen Geschichte. Außer die ganze Nerd von Weihnachtsfeier muss ja auch bezahlt werden. Also die ganzen Nutten und der ganze Koks muss ja irgendwie bezahlt werden, den wir hier verteilen. Also deswegen vielleicht müsst ihr demnächst mal 15.000 Euro im Monat zahlen für den Podcast. Damit genau, aber das sollte ja kein Problem sein. Das ist ja sowieso eher unsere Zielgruppe. Genau. Der gebildete, nicht Mittelstand, sondern eigentlich Hochstand. Also wie ist denn das Elite? Kann man Elite sagen? Wir sind für die Elite eigentlich. Ja, die Elite überhaupt. Ja. Wir sind die Elite. Von daher fühlt euch gebauchpinselt, dass ihr die Elite seid. Kommt gut ins neue Jahr. Ich glaube, das können wir, obwohl wir zeitversetzt senden, sicherlich mal erwähnen. Irgendwann werdet ihr immer einen Jahreswechsel haben, da bin ich mir sicher. Genau. Kommt gut rein. War ein schönes Jahr. Ich glaube, wir haben auch vieles nach vorne bewegt. Und das sollten wir, den Schwung sollten wir mitnehmen, also glaube ich. Ja. Der Dennis wünscht ein schönes Jahr, weil er sich schon mal verabschiedet. Genau. Ich noch nicht, bin raus. Ich hört ja noch auf jeden Fall hier. Vielleicht doch von dem Kongress hier. Mal schauen, wie man noch für den Winter läuft hier. Wie ich noch verpodcasten kann hier. Ich will nicht versprechen, aber mal schauen, wer sich traut. Danke, Dennis. Ja, danke auch. Ciao, bis zum nächsten. Tschüss.